الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أرسلك بيت الله دمهان دفلت الله سيق مهال بمهان سشكاية للبروفيت محمد عليه الصلاة والسلام. ماين ليبن قشبستا ون دا خطيب دين منبر أم فقاتك بشتايكت und dann der Adhan ausgerufen wird, das ist der Moment, zu dem Zeitpunkt spätestens jeder Muslim, der an Allah an diesem Tag glaubt, sich zum Freitagsgebet begeben muss. In diesem Moment ist alles, was einem davon abhält, verboten. Es ist verboten, sich aufzuhalten mit irgendeiner Sache, wie zum Beispiel mit dem Kaufen oder dem Verkaufen oder mit der Herstellung einer Sache, oder dass man sich schlafen legt oder dass man zu seiner Familie eingeht oder dass man einen Vertrag unterschreibt, egal welcher Art. All diese Sachen sind verboten. Warum? Sinn und Zweck ist, dass man zum Gebet sich begibt, und das ist die Ansicht der Mehrheit der Ulama. Und man muss sich nicht nur in diesem Moment zum Gebet begeben, sondern ein Muslim sollte sich auf dieses Freitagsgebet dadurch vorbereiten, indem er sich früh zum Gebet begibt. Die Sahaba radiallahu anhum pflegten einen Mittagsschlaf zu halten, normalerweise vor dem Dhuhr-Gebet. Das ist so ein kleiner Schlaf, Viertelstunde, halbe Stunde, sowas in der Richtung, wodurch man Kraft tanken für den Lauf. Und man sagt auch, dass es gut ist für das Nachtgebet. Aber am Freitag waren sie mit der Vorbereitung für das Freitagsgebet so sehr beschäftigt, dass sie diesen Schlaf ausgelassen haben und auch ihr Mittagsessen erst nach dem Freitagsgebet eingenommen haben. So sagte es Sa'd ibn Sa'd. Sa'di radiallahu anhu sagte, wir pflegten unseren Mittagsschlaf und unser Mittagsessen erst nach dem Freitagsgebet einzunehmen. Meine lieben Geschwister, auch der Ghusl, die Ganzwaschung, ist eine Sache, die man unbedingt tun muss. Der Prophet s.a.w. sagte, unmissverständlich, wer zum Freitagsgebet kommt, soll sich waschen. Der soll den Ghusl vollziehen. Ein anderer Überlieferer sagt, wer zum Freitagsgebet kommt und den Wudu vollzogen hat, so ist es in Ordnung. Aber wer den Ghusl vollzogen hat, so ist dies besser. Man bereitet sich auf den Freitag auch vor, indem man nicht nur Kleider trägt, die einen guten Geruch von sich geben oder keinen schlechten, sondern auch die Mundhygiene ist gefragt. Und deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, das Freitagsgebet ist Pflicht, oder der Ghusl ist Pflicht für jeden Muslim, der erwachsen ist, und auch, dass man seine Zähne mit der Baumbürste reinigt und dass man sich parfümiert, sofern man Parfüm vorfindet. Dasselbe gilt für die Kleidung. Er sagte sallallahu alaihi wasallam, es ist keine Sünde für euch, wenn ihr die Möglichkeit dazu habt, dass ihr zwei Kleidungsstücke für das Freitagsgebet bereithaltet. Andere zwei als diejenigen, die ihr zum Arbeiten tragt. Damals hat man zwei Kleidungsstücke getragen, ja, ein Oberteil, ein Unterteil, Isar und diese Sache, liebe Rida, diese Sache, liebe Geschwister, bedeutet, auch wenn du von der Arbeit zur Moschee kommst und du eine Kleidung extra in deinem Koffer hast, die du anziehst, bevor du zum Freitagsgebet kommst, so ist dies eine gesetzliche Sache und auch die erwünschenswert ist. Es gibt verschiedene Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, damit man zum Freitagsgebet kommen muss. Und dazu gehört, dass man Muslim ist, geistig gesund ist, islamisch erwachsen ist, ein freier Mensch ist, männlich ist und nicht auf Reisen ist. Und ansonsten, dass es keinen anderen Hinderungsgrund gibt. Entschuldigungsgründe sind zum Beispiel, der wichtigste, entscheidendste ist eben, dass man zum Beispiel krank ist. Oder dass man auf dem Weg zur Moschee durch irgendwelche Pfützen latschen müsste. Oder vielleicht in der heutigen Zeit irgendwo Glatteis ist und müsste sich darüber bewegen. Für all dies wären Gründe, dass man vom Freitagsgebet befreit ist. Und der Grund ist dafür, oder der Beweis dafür sind verschiedene Hadithe des Propheten sallallahu alaihi wasallam, die ich abkürze an dieser Stelle, außer dass er sagte, das Freitagsgebet ist unbedingt Pflicht für jeden Muslim in der Gemeinschaft, also außer in Bezug auf vier Personen, der Sklave, die Frau, das Kind und der Kranke. Und er sagte auch, sallallahu alaihi wasallam, in einer anderen Überlieferung, ein Reisender ist von der Pflicht des Freitagsgebetes befreit. Das Freitagsgebet ist so wertvoll, dass wenn man es verrichtet, man stattdessen kein Dhuhr-Gebet verrichtet. Subhanallah, Allah bestimmt, wie er will. Zwei Raka'a in diesem Fall sind wertvoller als vier. Warum? Weil Allah das für dich so gewählt hat und er so für dich so möchte. Umgekehrt, wenn einem das Freitagsgebet, wenn man es verpasst hat, dann muss man stattdessen das Dhuhr-Gebet verrichten. Meine lieben Geschwister, beim Freitagsgebet geht es in erster Linie darum, die Menschen an Allah tabaraka ta'ala zu erinnern. Und deswegen sagte Jabir radiallahu anhu, er sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam pflegte zwei Predigten zu halten. Dazwischen saß er sich hin. Er las den Koran und erinnerte die Menschen. Das heißt, seine Predigt im Wesentlichen bestand daraus, dass er den Koran las, Verse vortrug. Und deswegen findet ihr es viele Prediger, was machen, wie steht ihre Predigt aus einem bestimmten Thema? Und das Thema wird ausgeschmückt durch Verse aus dem Koran und Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Weil das ist seine Predigt, so war sie, alaihi salatu wasallam. Er sagte, er las den Koran und er mahnte die Menschen. Und deswegen, die Khutbah am Freitag ist nicht für andere Themen gedacht. Weil manche Leute sagen, warum redet der Prediger nicht mal über das Thema, das Thema, das Thema. Wir haben genug Zeit, uns über viele Dinge zu unterhalten, außerhalb der Predigt. Aber bei der Predigt geht es darum, dass wir unseren Weg zu Allah tabaraka ta'ala wiederfinden, unseren Iman an ihn stärken. Meine lieben Geschwister, damit auch man sich vorbereitet auf diese Predigt, gilt es, das Gotteshaus zu respektieren. Und damit meine ich natürlich den Gastgeber zu respektieren, indem man, wenn man die Moschee betritt, erst einmal zwei Rak'a betet, bevor man sich hinsetzt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, sogar wenn jemand reinkommt, während der Prediger am Predigen ist, sagte er, wenn jemand von euch zum Freitagsgebet kommt, während der Imam gerade die Freitagspredigt hält, soll er trotzdem zwei Rak'a verrichten, aber sich dabei kurz fassen. Dieser Hadith ist sahih. Muslim überliefern. Auch soll man sich möglichst nach vorne begeben, möglichst nah an dem Imam. Das bedeutet, man soll früh kommen. Man soll früh kommen, nicht einfach nur seine Pflicht erledigen und das war's. Man soll möglichst vorne sein. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, seid beim Dhikr, gemeint ist bei der Predigt, seid beim Dhikr anwesend und nähert euch dem Imam. Denn man entfernt sich so lange vom das heißt von der vordersten Reihe vom Imam, bis man auch im Paradiesgarten selber hinten sein wird. Auch wenn man es trotzdem betreten wird. Also der Prophet Hassan weist eben darauf hin, dass die Stufen des Paradieses unterschiedlich sind. Meine lieben Geschwister, es gibt einige Dinge, die man zu berücksichtigen hat beim Freitags, aber es gibt eine wichtige Angelegenheit, die ich erwähnen möchte, ist, weil da viele Leute immer diese Frage öfter stellen, ist, wenn ich zu spät zum Freitagsgebet komme, muss ich dann, wie muss ich das nachholen? Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat eigentlich die Antwort geliefert, als er sagte, wer eine einzige Rak'a vom Freitagsgebet oder einem anderen Gebet erwischt hat, der hat das gesamte Gebet erwischt. Das bedeutet, sobald du mindestens eine Rak'a vom Freitagsgebet erwischt hast, reicht es, dass du eine weitere hinzufügst und du hast deine Aufgabe erledigt. Weil manche Leute denken, wenn sie die Predigt verpasst haben, dass sie irgendwie etwas anderes machen müssen. Nein, nein. Sobald du mindestens eine Rak'a erwischt hast, hast du das Freitagsgebet erwischt, musst nur noch eine nachholen und das war's. Und wenn du die zwei erwischt hast, dann erst recht, dann brauchst du nichts nachholen. Aber solltest du nicht einmal eine Rak'a erwischt haben, wie jemand, der nach dem Gebet erst kommt, oder jemand, der am Ende des Gebetes hinzustößt, diese Person muss vier Raka'at nachholen, nämlich ein Dhuhr-Gebet verrichten. Vor dem Jum'ah-Gebet gibt es keine bestimmte Sunnah-Gebete. Aber es ist Sunnah, dass man betet. Und deswegen, wenn du in die Moschee kommst, bevor der Imam kommt, bete zwei Raka'at. Vier, sechs, acht, zehn, zwölf, hundert. Bete so viel du möchtest. Es gibt keine bestimmte feste Anzahl. Aber es ist, man ist aufgefordert zu beten. Es ist besser. Und natürlich darf man auch Koran lesen, darf man Istighfar machen, kann auch Dua machen. Was man möchte, hauptsächlich man gedenkt an Allah, tabaraka wa ta'ala. Aber das Besondere beim Salah ist nun einmal, dass das Salah all diese verschiedenen Gottesdienste umfasst. Nach dem Jum'ah hingegen ist es Sunnah, dass man 4 Raka'at betet. Denn der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, wenn jemand von euch das Jum'ah-Gebet verrichtet, soll er danach 4 Raka'at verrichten. Meine lieben Geschwister, zu guter Letzt, während der Predigt darf man nicht reden. Man darf nicht zu seinem Bruder nicht einmal sagen, sei ruhig. Der Prophet sagt, sallallahu alaihi wasallam, wer zu seinem Bruder nebendran sagt, sei ruhig, während der Imam die Predigt hält, der hat geschwätzt. Und geschwätzt bedeutet, dass sein Jum'ah ungültig geworden ist. Warum? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wer schwätzt und zwischen die Reihen läuft, also es geht nicht mal nur ums Schwätzen, sondern auch um das Stören allgemein, ja? Wer das macht, für ihn ist das Freitagsgebet ein Wuhr-Gebet geworden, sagt er, sallallahu alaihi wasallam. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir und euch unsere Sünden vergeben. Nass Allah subhanahu wa ta'ala yaghfir lana dhunubana wa yukaffir anna sayyiatina. Allahumma nas'alu subhanahu wa ta'ala an yuhalliyana bi tahliyati adabi salatul jum'ah wa adabi al-masjid umuman ittiba'an lin-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa sahabatihi al-kiram radiyallahu anhum ajma'in. Nas'alu Allah subhanahu wa ta'ala an yaj'ala jam'ana hadha jam'an marhuman maghfura ومن بعده تفرقا معصوما إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه وصلى اللهم وبارك على ابن محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام.